Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und bei uns ist ein Buch, das die Wahrheit redet, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.